bzw. Sammlung leisten könne. Das Bild war in der NS-Zeit zwangs eingezogen und sodann zwangsversteigert worden, dann lange Jahre im Privatbesitz des Käufers verblieben und letztlich als Schenkung in den Besitz des Museums Wiesbaden gelangt. Dadurch, dass diese Schenkung an das Museum nicht in die besonders fragliche Zeit der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts fiel, geriet es erst spät beim Einbezug in eine Ausstellung und der Erstellung eines Kataloges ins Blickfeld der Provenienzforschung, für die es nun eine Reihe von Forscherstellen in deutschen Museen gibt. Gekommen. Von Udes Bildgang nach Bethlehem war seit 1980 im Museum dieses Werk zu sehen und ist heute weiterhin im Museum. Unsere heutige Sendung bringt Ihnen einen Mitschnitt einer Pressekonferenz vom 8. September 2017, bei der ein Gremium aus Vertretern der hessischen Landesregierung, Stiftungen und einem Vertreter der Erben des ursprünglichen Besitzers dieses Werkes interessante Einblicke in die wichtige Arbeit deutscher Kultureinrichtungen zur Restitution sogenannter Raubkunst vermitteln kann. Der Reihe nach hören Sie den Kustos der Sammlung Alte Meister des Museums Wiesbaden, Dr. Peter Forster, den hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst, Boris Rhein, Dr. Stefanie Tasch, Dezernentin der Kulturstiftung der Länder, Eva Claudia Scholz, Geschäftsführerin der hessischen Kulturstiftung, Maria Olivia Merz von der Zentralstelle für Provenienzforschung in Hessen und Dr. Jan Hegemann, Vertreter der Erben nach Rudolf Mosse. Hören wir uns einfach die von den Sprechern an diesem Tag vorgetragenen Aspekte des oft langjährigen Prozesses, der hier durch die Unterstützung der Zusammenarbeit aller Beteiligten und das Verständnis der Erbengemeinschaft, dass dieses Werk einen wichtigen Teil der Gemäldesammlung des 19. Jahrhunderts im Museum Wiesbaden ausmacht, an. Zitat: Die Ernst von Siemens Kunststiftung unterstützt die Museen seit vielen Jahren bei der Erarbeitung von Bestandskatalogen und damit auch bei der Provenienzforschung an den eigenen Beständen. Immer wieder führen neue Forschungsergebnisse zur Restitution von verfolgungsbedingt entzogenen Kunstwerken. Bei einem fairen Ausgleich zwischen den rechtmäßigen Besitzern und den Museen ist die Kunststiftung oft ebenfalls ein Partner, der den Verbleib in einer gewachsenen und stimmigen Sammlung ermöglichen kann. Dies ist auch in Wiesbaden geschehen. Fritz von Udes kann in dem Hause bleiben, in dem es die Sammlung hervorragend ergänzt. Soweit Dr. Martin Hörnes. Und jetzt übergebe ich das Wort an meinen Minister. Ja, lieber Dr. Forster, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Tag, an dem man so ein bisschen mit gemischten Gefühlen an sein Werk sozusagen herangeht, denn einerseits ist es natürlich für uns eine große Freude, ein solch bedeutsames und ich muss jetzt sagen, auch im Unterschied zu den Bildern, also zu den Digitalprints, die ich bislang gesehen habe, beeindruckend schönes Bild, hier in unserem Museum weiterhin zu haben. Andererseits hat es natürlich einen ganz furchtbaren Hintergrund, den die deutsche Geschichte zu verantworten hat. Und zum Dritten zeigt es aber auch, dass wir in der Lage sind und wie wir in der Lage sind, mit unserer Geschichte umzugehen. Restituieren bedeutet, Herr Professor Hegemann, wenn ich es richtig übersetze, ich hoffe, ich tue es jetzt, wiedergutmachen, wiederherstellen. Denn natürlich können wir gar nichts wieder mitmachen. Natürlich können wir gar nichts wiederherstellen, denn in deutschem Namen ist schlimmstes Unrecht, schlimmstes Ungemach, schlimmstes Unglück über die Welt gebracht worden und es ist geraubt worden. Und insoweit können wir jedenfalls versuchen, in der einen oder anderen Weise jedenfalls in unseren eigenen Beständen, in den Beständen unseres Landes, unserer Landessammlungen, NS-Raubgut festzustellen und es dann eben und uns dann eben aktiv auch der historischen Verantwortung zu stellen, den Erben, sind in der Regel die Erben oder den Erbengemeinschaften zu zeigen, wir wollen kein Raubgut unseren Sammlungen. Wir wollen nicht, ich sag mal, perpetuieren, was Schreckliches geschehen ist. Das ist auch der Grund, warum wir damals, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, vor mehr als 3 Jahren, warum wir vor rund 3 Jahren haben entschieden haben, wir wollen uns der Provenienzforschung in Hessen anders stellen, beziehungsweise intensiver stellen. Ich habe erfahren, das war immer so in Deutschland, dass es befristete Stellen gewesen sind, dass das in Zusammenarbeit mit Bund und Ländern gelaufen ist, aber dass es niemals so war, dass wir feste, kontinuierliche Stellen haben, die eben dann auch finanziell dauerhaft hinterlegt gewesen sind. Und so haben wir gesagt, wir wollen hier in diesem Museum Wiesbaden eine zentrale Stelle für Provenienzforschung einrichten. Warum das Museum Wiesbaden, das hat der Dr. Forster schon erläutert. Ich glaube, man muss in diesem Kreis nicht besonders auf das Führermuseum in Linz und Hermann Voss hinweisen. Und natürlich, das gebe ich auch zu, mir ist wichtig gewesen, dass es eine räumliche Nähe zum Ministerium gibt, was nicht heißen soll, dass Darmstadt oder Kassel nicht auch dazu in der Lage gewesen wären, aber natürlich ist es für mich einfacher, wenn wir hier sozusagen auch im persönlichen Kontakt sehr schnell mal über die Straße, und das ist ja das Schöne an dem Ministerium und dem Museum, dass sie so nah zusammenliegen. Ich hoffe, Sie empfinden das auch so, Herr Dr. Forster, dass wir viele Fälle so natürlich viel intensiver auch erörtern und beraten können. Wir haben einen Grundsatz entwickelt, beziehungsweise, ich komme gleich noch auf die beiden Forscherinnen zu sprechen, die Forscherinnen haben einen Grundsatz entwickelt, Bestand erforschen und Gerechtigkeit herstellen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was unsere Arbeit kennzeichnet. Und ich habe auch gelernt, dass das, was Sie hier machen, ja, Frau Merz, Frau Fendtich, natürlich auch Sisyphus-Arbeit ist. Und ich fand die Zahlen, deswegen trage ich sie jetzt einfach mal vor. Die Zahlen, beängstigend ist das falsche Wort, aber sie sprechen schon eine sehr deutliche Sprache. Nur bei 40% der Werke, die während der NS-Zeit in dieses Haus gekommen sind, können wir uns sicher sein, dass sie unbelastet sind. Bei der Hälfte des inkriminierten Konvoluts ist die Herkunft noch nicht vollständig geklärt. Bei den verbleibenden 10%, bei denen belegt ist, dass sie sich zu Unrecht hier befinden, konnte die Identität eben auch noch nicht in allen Fällen ermittelt werden. Ich finde, die Zahlen zeigen natürlich, welchen Hintergrund das hat, was wir heute hier machen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit Frau Merz und Frau Dr. Schmiede-Friedrich zwei wirklich außergewöhnliche Wissenschaftlerinnen gewinnen konnten für diese Zentralstelle, die mittlerweile wirklich eine viel beachtete Arbeit leisten, die weit über die hessischen Grenzen hinaus bekannt ist. Zur Geschichte dieses und zu den Wirren und zu den Fragen, wie es hier in unsere Sammlung gekommen ist, hat der Dr. Forster schon was gesagt, wird noch genügend gesagt, dazu muss ich nichts sagen. Uns ist es wichtig gewesen, dass wir, als wir feststellten, dieses der damalige Verkauf des Gemäldes ist verfolgungsbedingt erfolgt. Uns war es wichtig, dass wir auf der Grundlage der Washingtoner Regelungen und dass wir auch auf der Grundlage der Berliner Erklärung dann eben dieses Bild an die Erben zurückgegeben. Diese zeigten sich, und dafür bin ich außerordentlich dankbar, bereit, das Werk dann hier im Museum zum Kauf anzubieten. Das ist nicht selbstverständlich, das will ich sehr deutlich sagen. Es ist aber eine sehr positive und sehr freundliche Geste, und das ist nur deswegen möglich gewesen, weil wir dafür gute Partner hatten. Das ist die Kulturstiftung der Länder, die möchte ich ausdrücklich bedanken. Das ist unsere eigene Kulturstiftung, Frau Scholz, und es ist natürlich die Ernst-von-Siemens-Stiftung. Das Grußwort sozusagen hat der Dr. Forster schon vorgelesen. Das ist auch ein tolles Miteinander. Und lieber Herr Professor Hegemann, ich will meinen ausdrücklichen Dank an die Erbengemeinschaft auch sagen. Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass wir es heute hier weiterhin zeigen können. Ich will ein großes Kompliment sagen dem Museum selbst, weil in diesem Museum aus meiner Sicht vorbildlich mit der Frage der Provenienzforschung umgegangen wird. Ich erinnere beispielsweise an die spektakuläre Aktion Wiesbaden schafft die Wende. Das hat sehr deutlich gezeigt, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen, wie wir unsere Vergangenheit stellen und dass wir hier eine Aufgabe empfinden. Das wird in Zukunft nicht einfacher werden, wenn man sich die Zahlen anschaut. Der Staat ist nicht in der Lage, so viel Geld immer zur Verfügung zu stellen mit eigenen Einkaufsetats. dass wir es regeln können. Umso wichtiger ist, dass wir Partner an Bord haben, die das mit uns gemeinsam machen. Ich glaube, wir können das schaffen, wir werden das stemmen. Ich bin aber der festen Überzeugung, es ist in der Tat auch alternativlos, dass wir das so machen. Und damit komme ich zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Wir wollen keine geraubte Kunst und wir wollen nicht restituierte Kunst nicht in unseren Sammlungen haben. Das ist die Verantwortung für unsere Geschichte und deswegen finde ich es großartig, wie das in einem solchen Zusammenwirken der Erben, der Stiftungen, aber natürlich auch der beiden Wissenschaftlerinnen und dem Museum hier geschieht. Das ist, finde ich, insoweit dann doch, ich sage, rede von gemischten Gefühlen, dann doch wirklich ein richtig guter Tag für dieses Museum, weil wir heute wirklich, ich sag mal, unbefangen diesem Bild wir können nicht unbefangen dem Bild gegenübertreten, das können wir nicht, aber wir können wenigstens sagen, wir haben alle Regelungen angewendet, die wir anwenden sollen, um solche Fälle, wir können sie nicht wieder gut machen, aber wir können wenigstens zeigen, wir agieren und wir stellen uns der Vergangenheit. Wunderbar. Vielen Dank, dann würde ich jetzt das Wort an Frau. Ja, vielen Dank, lieber Herr Forster, vielen Dank auch für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrter Herr Minister Rhein, liebe Frau Schulz, liebe Frau Merz, lieber Herr Hegemann, meine Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass ich als Vertreterin der Kulturstiftung der Länder heute zu Ihnen sprechen kann und damit eine der Fördererperspektiven auf diesen Ankauf vertrete. Herr Minister Rhein hat ja eben sehr eloquent die sehr ambivalenten Gefühle geschildert, die sich mit einem solchen Ankauf verbinden lassen. Gestatten Sie mir, dass ich sozusagen die positiven Konsequenzen aus einer schrecklichen Vergangenheit herausarbeite, die ja hier im Museum Wiesbaden wirklich vorbildlich in die Hand genommen werden. Denn es gibt viele gute Gründe, sich zu freuen heute und allen Beteiligten zu gratulieren. Zum einen, weil es gelungen ist, in Abstimmung mit den Erben nach Rudolf Mosse zu einer Lösung zu kommen, die im Sinne der Washingtoner Prinzipien von 1998 gleich mehrfach fair und gerecht ist. Das ist ja sozusagen einer der grundlegenden Artikel dieser Prinzipien, die fairen und die gerechten Lösungen. Fritz von Uges Gemälde, Schwerer Gang oder auch Gang nach Bethlehem, wurde vom Museum Wiesbaden proaktiv eindeutig als zur Sammlung Mosse gehörig identifiziert. Es war eines der Kunstwerke, die 1934 in einer Zwangsversteigerung in Berlin zum Verkauf kamen. Dazu wird uns Frau Dr. Merz ja noch mehr berichten. Damit war die Basis für die Restitution des Bildes gelegt. Zum anderen konnte eine für beide Seiten hochbefriedigende Lösung, ich kann das so sagen, gefunden werden. Denn das Bild konnte angekauft werden, es verbleibt hier im Museum in der Sammlung des 19. Jahrhunderts und allein wenn man sich hier im Saal umschaut, glaube ich, können alle sehr glücklich damit sein. Es kann zudem durch die Vermittlung hier im Hause an die Besucher über seine künstlerische Bedeutung hinaus die Erinnerung an den Sammler Rudolf Mosse, die Kunstwerke seiner in alle Winden zerstreuten Sammlung und die gesellschaftliche Bedeutung dieses liberalen Berliner Verlegers und seiner Nachkommen bis zu ihrer Vertreibung aus Deutschland wachhalten. Damit sind wir bei der, man kann fast sagen, zweifachen Funktion dieses Bildes, zum einen seiner kunsthistorischen Bedeutung, zum anderen seiner Funktion für die Erinnerungskultur. Man will die Kunstwerke natürlich nicht überfrachten, aber dennoch ist es inzwischen weithin deutlich geworden, glaube ich, dass die Kunstgeschichte das Wort Geschichte ernst nehmen muss und dass die öffentlichen Museen in Deutschland ihrem Publikum eine Auskunft darüber schuldig sind, unter welchen Umständen ihre Bestände ins Haus kamen. Nimmt man das Beispiel Ude, so handelt es sich um ein Gemälde, das wie jedes Kunstwerk nicht in einem historischen Vakuum entstanden ist, sondern an einem ganz spezifischen Ort, zu einer spezifischen Zeit und unter spezifischen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen. Fritz von Ude sucht in Bildern wie diesem eben zweifach betitelten Schweren Gang oder Gang nach Bethlehem nach einer Lösung für die Frage, wie ein religiöses Thema in einer gründlich entsakralisierten Welt überhaupt noch darstellbar ist. Er findet eine Bildformel, die zwei Lesarten zulässt, eine weltliche und eine religiöse. Und er bettet seine Genreszene, die eben genauso gut ein religiöses Historienbild sein könnte in eine große, und zwar, Sie haben es schon gesagt, eine überraschend große Landschaft ein. Das ist ja wirklich ein anspruchsvolles Format, auch wenn man denkt, das hing mal in einer Privatsammlung. Und die große Landschaft ist nicht nur das Stichwort dieses Raumes, sondern eines der großen Stichworte der Malerei des 19. Jahrhunderts überhaupt, die die Landschaft als Bildthema ja emanzipiert hat. Und diese erdigen Landschaften, was man hier ja sehr schön an dieser schrumpfigen Winterlandschaft sehen kann, sind dann auch noch mit einem Gespinst von Licht überzogen. Da denkt man natürlich an Impressionismus. Von Hügel war also ein Künstler seiner Zeit, er kannte die Malerei der Vergangenheit, er kannte die seiner Zeitgenossen, natürlich auch der Zeitgenossen in Frankreich. Und dass diese Position um 1890 dem deutschen Kaiser nicht gefiel, dazu werden Sie vielleicht auch noch was sagen, Herr Forster, dem liberalen Bürger Rudolf Mosse, aber umso mehr, das ist auch von heute ohne große Schwierigkeiten nachvollziehbar. Kehren wir aber zurück zum Ausgangspunkt. Der Kulturstiftung der Länder liegt die Förderung der Provenienzforschung in den deutschen Museen schon lange am Herzen. Und mehr als das, wir setzen dieses Anliegen auch konkret um. Dazu gehörte zum einen seit 2008 die Finanzierung der Geschäftsstelle der Arbeitsstelle für Provenienzforschung in Berlin, die 2015 in das neu gegründete Deutsche Zentrum Kulturgutverluste aufging. Und dazu gehört eine Vielzahl von Förderungen zum Ankauf restituierter Kunstwerke. Und deswegen habe ich vorhin, wie aus der Pistole geschossen, gesagt, vor 3 Jahren, weil ich mich sehr gerne daran erinnere, wie wir hier bei der Hans von Marais Übergabe schon mal zusammensaßen. Und das war der Tag, an dem Sie die Einrichtung der zentralen Stelle auch bekannt geben konnten. Der heutige Anlass ist also ein weiterer Erfolg der kontinuierlichen Provenienzforschung am Museum Wiesbaden und ich kann wirklich allen Beteiligten nur sehr herzlich zu ihrem Engagement und zu ihrer vorbildlichen Arbeit gratulieren. Wie selbstverständlich ist, startete ein großes Forschungsprojekt zur Rekonstruktion der Sammlung Rudolf Mosse an der Freien Universität Berlin zu Anfang dieses Jahres. Eine in Deutschland und auch international bisher einmalige Initiative. Das Projekt wird vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg, ich habe es gerade erwähnt, und vor allen Dingen, lieber Herr Hegemann, von der Erbengemeinschaft nach Rudolf Mosse gemeinsam gefördert. Auch das ist ein absolutes Novum. Das Museum Wiesbaden ist mit seinen Erkenntnissen und seiner Arbeit selbstverständlicher Teil dieses Forschungsverbundes. Auch dies ein Zeichen der guten kontinuierlichen Arbeit hier und der kollegialen Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft der Forschenden. Zum Abschluss gehört zur Gratulation natürlich immer auch der Dank und der richtet sich zuerst an diejenigen, die den Erfolg überhaupt möglich gemacht haben, an das Museum Wiesbaden und die Zentralstelle für Provenienzforschung in Hessen, an die Erbengemeinschaft Mosse, die heute durch Herrn Professor Hegemann vertreten wird und natürlich an Herrn Minister Rhein für das Land Hessen. Und großer Dank gebührt auch heute und wie immer stets den verlässlichen und enthusiastischen Partnerstiftungen, die mit der Kulturstiftung der Länder daran glauben, dass es sich lohnt, die Museen beim Sammeln und Kaufen von Kunst finanziell zu unterstützen. Und deshalb danke ich Frau Claudia Scholz für die Hessische Kulturstiftung ganz herzlich und auch dem abwesenden Herrn Dr. Hörnes von der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung. Denn beide sind mit ihrem kunsthistorischen Sachverstand und ihrer Begeisterungsfähigkeit ideale Partner bei solchen Unternehmungen und stehen wie die Kulturstiftung der Länder für das Engagement der öffentlichen wie der privaten Förderer für die Kunst und für unsere Museen. Vielen Dank. Herr Staatsminister, sehr geehrter Herr Seligmann, Frau Tasch, sehr geehrte Damen und Herren, welche Wertschätzung Stiftungen geglückten Restitutionsfällen entgegenbringen, das wurde von meinen Vorrednern bereits benannt. Restitutionen stellen eine sehr wichtige Facette in der Aufarbeitung der Jahre 1933 bis 1945 dar. Der Umfang der Initiativen insgesamt zur Wiedergutmachung ist doch größer. Lassen Sie mich daher ergänzend ein wenig aus dem Stiftungsalltag erzählen. Ohne Erinnerung gibt es keine Kultur, ohne Erinnerung gäbe es keine Zivilisation, keine Erinnerung, keine Zukunft, so im Sinne. Dem ist nichts hinzuzufügen. Aber wie fördern wir Erinnerung und Gedenken? Anfragen an die Hessische Kulturstiftung betreffen etwa Mahnmale in Rathäusern, Dokumentationsprojekte von Sinti- und Roma-Verbänden, Freilegungen und Restaurierungen von Synagogen oder Mikwebädern, insbesondere in kleineren Ortschaften, etwa im Odenwald oder in Nordhessen. Bauliche Maßnahmen kann die Hessische Kulturstiftung nach ihren Statuten nicht leisten. Sie werden abgelehnt, in der Hoffnung, dass sich andere Institutionen und auch die Gemeinschaft dafür öffnen. Neben dem eindeutigen, wie in unserem vorliegenden Fall, gibt es aber auch schwierige Anträge mit Fragen und Zweifeln, die uns beschäftigen. Wann ist eigentlich ein Projekt eine Stiftungsaufgabe oder wann sollte sie in der politischen Verantwortung? Hier sind in Hessen beispielsweise Maßnahmen der Dokumentation, wir hören es bereits, auch der Archivarbeit, die politischen Aufgaben. Die Stiftung übernimmt diejenigen, in denen Kunst eine Rolle spielt. In einem Bundesland mit einem großen Anteil an ländlichem Raum und dankenswerterweise vielen Ortsinitiativen ist diese Aufgabentrennung durchaus ein Thema. Kommt die Kunst als Medium für Erinnern und Gedenken ins Spiel, müssen wir auch Qualitätsfragen diskutieren. Das mag sich jetzt irgendwie elitär anhören, aber wenn wir ja für die Wirkmacht von Kunst einstehen wollen, insbesondere in diesem Kontext, dann müssen wir uns auch diesen Fragen stellen. Wie kann also ein zeitgemäßes Mahnmal aussehen? Denn es gibt ja immer noch den Rückgriff auf diese berühmte Tafel im Rathaus, hier lebte, als ein Relikt einer historischen Erinnerungskultur. Aber ich denke, heute, in den Zeiten unserer modernen Medienlandschaft, genügt das was nicht mehr. Christian Moltanski und viele andere haben seit den 60ern Zeichen gesetzt, die immer noch wirksam sind. Aber die Welt hat sich eben insbesondere mit Blick auf die neuen Medien verändert. Welche Qualitäten sollen denn dann wünschenswerterweise Kunstwerke haben, um in der Flut unserer Mediengesellschaft bestehen zu können, insbesondere mit Blick auf die jüngeren Generationen? Hierzu ein Beispiel. Auf dem Unicampus der früheren IG Farben in Frankfurt wird Norbert Wollheims gedacht, stellvertretend für alle am Bau beteiligten Zwangsarbeiter. Als KZ-Überlebender führte er von New York aus den ersten Musterprozess für die Entschädigung für Zwangsarbeit. Kunststudenten unter Heiner Blum an der HFG in Offenbach recherchierten zu den Biografien und Fotografien der Zwangsarbeiter, entwarfen eine mehrteilige Fotoinstallation für den Park der heutigen Johann Wolfgang Goethe-Universität. Der Platz wurde umbenannt. Für Frankfurt werden hier im Übrigen noch weitere Plätze zu benennen. Initiativen wie diese aktivieren auch junge Menschen angesichts der lähmenden historischen Fakten. Sie unterstützen die Entwicklung des sozialen und des kollektiven Gedächtnisses. Die Ortsgeschichte wird aufgearbeitet, die ja immer auch Landesgeschichte ist. Und die Umbenennung des Platzes entfaltet zudem weitere Wirkungen. Noch ein weiteres Beispiel. Es gäbe auch vom Ankauf eines wunderbaren kleinen Selbstporträts von Jakob Nussbaum zu erzählen, das ein 600 Seelen zählendes, bis 1942 vorwiegend jüdisch besiedeltes Dorf, hinterste Provinz in Osthessen, auf dem Kunstmarkt entdeckt, ankauft, die Nussbaum-Nachfahren in Tel Aviv aufspürt und zur Feierstunde einlädt. Manchmal sind es nicht die großen Initiativen, sondern diejenigen, wo so viel persönliches Engagement spürbar und sichtbar wird, wo Partizipation und nachhaltige Wirkungen entstehen. Auch in der Kunst sind es, wie in Deutschland und ja weltweit zu sehen, nicht die lauten Arbeiten, sondern die Stimmungen, das sind diejenigen, die am meisten unter die Haut gehen. Um mit Kierkegaard das Leben nach vorne zu leben zu können, müssen aber Erinnerungen versprachlicht werden. Erinnerungen, Geschichten müssen erzählt werden über Biografien, über Dorfgepflogenheiten. Und eben auch Kunstsammlungen sind voll von Gemälden und Objekten mit eigenen Geschichten. Das bringt uns wieder zurück zu Fritz von Udes Gang nach Bethlehem. Es ist die Aufgabe der Hessischen Kulturstiftung, Kunstsammlungen zu ergänzen, sie prospektiv zu entwickeln und damit ihr Anschluss und zukunftsfähig für die nächste Künstlergeneration zu machen. Aber sie hilft eben auch gerne, wenn es darum geht, Sammlungen retrospektiv zu entwickeln. Und für Wiesbaden konnten wir dies bereits mit dem Ankauf des Waldmaterials zeigen. Aber Zukunftsfähigkeit kann in Bezug auf den Gang nach Bethlehem auch bedeuten, dass Museumsgeschäft jetzt mit einer anderen institutionellen Selbstvergewisserung zu betreiben, im Sinne von Aufklärung und des jetzt rechtmäßigen Besitzes. Danke auch von unserer Seite an Professor Niedemann für die Familie, für ihr faires Entgegenkommen, an Peter Forster, an Frau Merz, Kollegin, sie ist auch die nächste Rednerin, und an meine Stiftungskollegin für die erneut gelungene Kooperation. Lieber Herr Minister Rhein, sehr geehrte Frau Dr. Tasch, sehr geehrte Frau Scholz, Herr Liegemann, lieber Peter. 1980 fand dieses Gemälde als Schenkung der Eheleute Rose und Friedrich Klein Eingang in die Sammlung des Museums Wiesbaden. Und wir haben es schon gehört, im Kontext von Ausstellungsvorbereitungen stieß dann Peter Forster im Februar 2015 auf dessen mögliche problematische Provenienz. Seitens der Zentralen Stelle für Provenienzforschung in Hessen übernahm ich darauf die Recherchen zur Klärung seiner Herkunft, die schließlich eine Werkidentität zwischen jenem auf Lost Art gesuchten Gemälde Fritz von Udes aus der Sammlung Rudolf Mosse und dem im Museum Wiesbaden befindlichen Werk des Künstlers bestätigt. Wie sich herausstellte, ist die Provenienzgeschichte dieses Gemäldes aufs engste verbunden mit der Person des jüdischen Zeitungsverlegers Rudolf Mosse. Rudolf Mosse zählte mit seinem Verlag und Zeitungsimperium zu den einflussreichsten Akteuren der Berliner Wirtschaft im Kaiserreich und in den Anfängen der Weimarer Republik. Im Anschluss an eine Buchhändlerlehre baute er ab 1867 auf der Grundlage des Anzeigengeschäftes ein Zeitungsimperium auf. Neben dem Berliner Tageblatt und der Berliner Morgenpost brachte er unter anderem rund 130 Fachzeitschriften heraus. Sein umfangreiches Privatvermögen setzte Rudolf Mosse auch als Förderer, Stifter und Mäzen etwa für Ferienkolonien, Arbeiterlandheime oder ein Erziehungsheim für Waisenkinder ein. Anfang der 1880er Jahre ließ er sich in der Mitte Berlins am Leipziger Platz ein neobarockes dreigeschossiges Stadtpalais errichten. Dort trug er eine bedeutende Kunstsammlung zusammen, die in Künstlerkreisen auch Museum genannt wurde. Deutsche Maler des 19. Jahrhunderts bildeten den Schwerpunkt seiner Sammlung. Neben Gemälden und Skulpturen sammelte er aber auch Kunsthandwerk, Möbel, Textilien, ägyptische Altertümer, Benin-Bronzen und Ostasiatika sowie wertvolle Handschriften und Bücher. Rudolf Mosse hat sich im Wesentlichen in zwei Städten, Berlin und München, und hierbei vorwiegend in großen Kunstausstellungen orientiert und nur sehr selten bei Kunsthändlern gekauft. Und so hat er vermutlich auch 1890 in der Münchner Pinakothek das durch Prinzregent Luitpold zuvor erworbene Gemälde Der schwere Gang, wir haben es ja eingangs gehört von Herrn Forster, das muss er dort gesehen haben und daraufhin sehr zeitnah beim Künstler eine weitere Version in Auftrag gegeben haben. Wie aus einem Schreiben Fritz von Udes an seinen Auftraggeber hervorgeht, war diesem das Bild Ende Dezember 1890 direkt aus München von der Firma Konrad Barth, dem Vergolder und Rahmenbauer, zugestellt worden. Der entsprechende Stempel dieser Werkstatt befindet sich übrigens auf der Rückseite, eingebrannt auf der unteren Leiste des Zierrahmens. Also wir haben es nach wie vor mit dem Originalrahmen, der ja auch wunderschön ist. Die im Nachlass Rudolf Mosses festgestellten Briefe Fritz von Udes an Rudolf Mosse aus dem Zeitraum Dezember 1890 bis März 1891 belegen sowohl das Entstehungsdatum des Gemäldes als auch den eng damit verknüpften Ankaufsvorgang im Dezember 1890. Die Briefe sind aber darüber hinaus auch Ausdruck einer respektvollen Verbundenheit zwischen Künstler und Auftraggeber. Ab 1890 ist das Gemälde häufig als Leihgabe von Rudolf Mosse in Berliner Ausstellungen vertreten. Mehrere Künstlermonographien zu Fritz von Ude erwähnen das Bild mit seinem Standort in der Sammlung Rudolf Mosse Berlin. Der Kunstkritiker Max Osborn beschreibt 1912 die Kunstsammlung Rudolf Mosse als eine der großartigsten und reichhaltigsten deutschen Sammlungen von Werken neuerer Kunst. in der Uhde mit einer der schönsten Fassungen des öfter behandelten Themas vom Gang nach Bethlehem vertreten sei. Alle ab 1908 erschienenen Sammlungskataloge zur Kunstsammlung Rudolf Mosse führen den Gang nach Bethlehem teilweise sogar mit genauen Standortangaben in den Räumlichkeiten des Mosse-Palais auf. Demnach hing das Werk Fritz von Udes in unmittelbarer Nähe zu bedeutenden Gemälden von Walter Leistikow, Max Liebermann und Anders Zorn. Als Rudolf Mosse 1920 und wenige Jahre später seine Ehefrau Emilie starben, erbte die Adoptivtochter Felicia das gesamte Vermögen. Ihr Ehemann Hans Lachmann Mosse trat die Geschäftsnachfolge an. Kurz nach dem Machtantritt liquidierten die Nationalsozialisten das durch die Weltwirtschaftskrise stark angeschlagene Firmenimperium und trieben das Ehepaar Lachmann Mosse mit den drei Kindern ins Exil. Die zurückgelassenen Besitztümer wurden unter eine reichseigene Treuhandverwaltung gestellt, die auch die Verwertung der Kunstwerke vornahm. Am 29. und 30. Mai 1934 wurde daraufhin der in Rudolf Mosses Stadtpalais ausgestellte Teil seiner Sammlung durch Rudolf Lepkes Kunstauktionshaus versteigert, ohne dass die Familie etwas vom Liquidationserlös erhielt. Mit der Versteigerung beauftragt waren die Herren Hans-Karl Krüger und Karl Haberstock. Das Vorwort des Auktionskatalogs beschreibt ausführlich die, ich zitiere, besonders wertvolle Stücke der Sammlung Mosse, Zitat Ende, zu denen auch Fritz von Udes Gang nach Bethlehem mit der Katalognummer 98 gehört. Im Haberstock-Archiv konnten annotierte Kataloge zu dieser Auktion ausgemacht werden, denen wichtige Hinweise zum erzielten Preis wie auch zum Erwerber des Gemäldes zu entnehmen waren. So belief sich dessen geschätzter Wert auf 3.000 Reichsmark, während der erzielte Verkaufspreis letztlich 7.700 Reichsmark war. Weitere Annotationen in den Auktionskatalogen weisen auf Karl Braunstein als den möglichen Ersteigerer des Gemäldes hin. Karl Braunstein wird ab 1936 in mehreren Katalogen der Firma Rudolf Lepkes Kunstauktionshaus als Kommissionär vorgestellt. Ja, und ab hier verliert sich jetzt für 46 Jahre die Spur des Gemäldes, bis es 1980 als Schenkung der Eheleute Rose und Friedrich Klein im Museum wieder auftaucht. Für diesen langen Zeitraum konnte ich keinen Nachweis des Bildes finden, weder auf dem Kunstmarkt noch in Ausstellungen. Also außer der eingangs genannten Ausstellung, die Peter Forster erwähnt hat. Es ist davon auszugehen, dass es sich während dieser gesamten Zeit im Privatbesitz von Rose und Friedrich Klein, die ab 1957 in Wiesbaden lebten, befunden hat. Auch für die Zeitspanne nach der Schenkung, von 1980 bis 2015, ist das Gemälde nur sehr selten in Ausstellungen oder Publikationen nachgewiesen. Mein Einwand bezog sich auf diese Zeit, merke ich gerade. Ja. 2002 wurde es in der Ausstellung Wiesbadener Gemälde des 19. Jahrhunderts präsentiert durch Gotthard Graupner im Museum Wiesbaden gezeigt, aber offenbar in diesem Zusammenhang nicht auf seine Provenienzien untersucht. Und aufgrund des Erwerbsjahres stand das Gemälde auch bis 2015 nicht im Fokus der Provenienzforschung am Museum Wiesbaden, die sich bis dahin ja vornehmlich auf die Erwerbungen aus dem Zeitraum 1935 bis 1945 konzentriert hatte. Die weitere Provenienzgeschichte ist bekannt. Die Recherchen erbrachten den Nachweis, dass es sich bei der Versteigerung im Mai 1934 um eine Zwangsauktion gehandelt hatte und demnach ein NS-verfolgungsbedingter Entzug des Gemäldes vorliege, der nach den Grundsätzen der Washingtoner Prinzipien und der gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz, eine Rückgabe an die Erben der Geschädigten gebietet. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst stimmte der Empfehlung des Museums Wiesbaden zu und restituierte das Werk im Juli 2016 an die Erbengemeinschaft Mosse. Nach dieser kurzen Schilderung der wichtigsten Rechercheschritte möchte ich abschließend noch betonen, wie bedeutend der wissenschaftliche Austausch für die Provenienzforschung ist. Auch im vorliegenden Fall verdanke ich wichtige Recherchehinweise den Provenienzforscherinnen am Jüdischen Museum Berlin und an der Kunsthalle Karlsruhe, Eike Brokowski und Tessa Rosebrock, die parallel bzw. mit einem gewissen Vorlauf in ihren Häusern ebenfalls zu Kunstwerken aus der Sammlung Mosse recherchierten. Und dass dieser Austausch auch koordiniert und in vielerlei Hinsicht intensiviert werden kann, zeigt das an der Freien Universität Berlin angesiedelte Forschungsprojekt zur Sammlung Mosse, an dem neben anderen auch das Museum Wiesbaden und die Zentrale Stelle für Provenienzforschung beteiligt sind und auf das Herr Professor Wiedmann ja sicherstellt, mal eingeführt. Ja, lieber Herr Minister Rhein, liebe Frau Merz, liebe Frau Scholz, liebe Frau Dr. Tasch, lieber Dr. Forster, es ist das fünfte Mal, dass Sie hier alle heiligen. Das kennen wir uns alle. Meine Damen und Herren, zunächst und vor allem darf ich einen Gruß ausrichten und den Dank ausrichten, namentlich von Roger Strauch, dem Sprecher und Spiritus Rector der Erbengemeinschaft nach Rudolf Mosse. Das ist vielleicht für die Presse auch ganz interessant, dass ich Ihnen mal zwei, drei Sätze dazu sage, wer das eigentlich ist. Hans und Felicia Lachmann Mosse, wir haben das gerade schon gehört, die Tochter und der Schwiegersohn, die ins Exil gezwungen wurden 1933, hatten drei Kinder und die heutige Erbengemeinschaft besteht aus den Nachfahren dieser Kinder. Einer davon, George P. Mosse, ein hochbedeutender Historiker, der bis heute in Berlin dadurch präsent ist, dass nach ihm die sogenannten Mosse Lectures an der Humboldt-Universität benannt sind und in seinem Geiste stattfinden, hat zum Erben des kinderlos verstorbenen die University of Wisconsin eingesetzt, sodass wir in der heutigen Erbengemeinschaft von einem Kreis natürlicher Personen, wie der Jurist das nennt, und einer universitären Institution sprechen. Und Sie können sich vorstellen, wenn es um die Fragen geht, wie geht man um mit Restitutionsansprüchen, wie geht man auch um mit dem Bestreben von Museen, Werke zu erwerben, dann muss das auch innerhalb einer solchen dann doch einigermaßen vielfältigen, nämlich mit einer öffentlichen Institution, auch fast Erbengemeinschaft, koordiniert werden. Das tut Roger Strauch und er tut das wirklich auch in dem Sinne möglich zu machen, was möglich ist, wenn es darum geht, Werke dort zu erhalten, wo sie nun immerhin oft seit Jahrzehnten hängen und eine Bedeutung für den Kontext der heutigen Sammlung haben. Von ihm also herzlichen Gruß und Dank an die öffentlichen Institutionen und insbesondere an das Museum Wiesbaden im vorliegenden Fall. Auch das bedarf vielleicht noch einmal einer gewissen Akzentuierung. Provenienzforschung, Restitutionen nach der Washingtoner Erklärung Ende der 90er Jahre, in den Nullerjahren, sage ich mal so, war noch ein einigermaßen zähes Unternehmen mit viel Aversion, mit Bestrebungen zur Besitzstandswahrung, mit auch da, wo guter Wille vorhanden war, schlecht ausgestatteten, materiell und personell ausgestatteten wissenschaftlichen Ressourcen, deren es ja einfach bedarf. Und dieses Bild hat sich in den vergangenen Jahren wirklich gründlich und zum Positiven geändert. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht nur als Rechtsanwalt, der ich ja nur für die Mosse-Erben und für die Mosse-Erben sagen, sondern auch für andere Nachfahren verfolgter, durch die Nationalsozialisten verfolgter früherer Sammler. Die Restitutionen Mosse sind ein geradezu exemplarisches Beispiel dafür. Sie haben die Kunsthalle Karlsruhe und Tessa Rosebrock erwähnt, die diese Erwähnung wirklich verdient, weil von ihr ein ganz maßgeblicher Impuls ausging. Vor inzwischen drei Jahren in Karlsruhe tauchte ein bedeutendes Werk von Karl Blechen auf, die Sancta Scholastica, die von der Kunsthalle übrigens dann auch erworben werden konnte. Und die Provenienzforschung dort hat das Projekt Mosse erheblich befruchtet und weitergebracht. Es sind aber auch die anderen Institutionen, zu nennen hier die Kulturstiftung der Länder, Frau Dr. Tasch, der sich nicht nur als eine Institution, die Mittel bereitstellt, sondern wirklich auch an der wissenschaftlichen Arbeit, der Erforschung und an der Erstellung von Strukturen zu vernünftiger Provenienzforschung einen maßgeblichen Anteil hat. Das Projekt an der Freien Universität, das schon erwähnt worden ist, zu dem ich gleich noch etwas sage, ist maßgeblich auch von der Kulturstiftung der Länder mit initiiert worden und wird von ihr heute noch begleitet und so ein bisschen Windschatten der Kulturstiftung der Länder, natürlich die Zentralstelle für Kulturgutverluste in Magdeburg, die eine der Finanzdienste ist. Wir erleben es, und das ist großartig, dass wir aktiv angesprochen werden, dass die Impulse aus den Museen selber kommen. Das war in Karlsruhe so, das ist in Wiesbaden so, das ist auch in einigen anderen Fällen so gewesen. Wir erleben es, und auch das ist der Erwähnung wert, dass auch private Sammler und Eigentümer von sich aus tätig werden inzwischen, wenn sie Werke in ihren Sammlungen finden. Wir haben zwei sehr bedeutende Restitutionen, die zurückgehen auf private Sammlungen aus der Schweiz, wo der Impuls aus der Schweiz kam. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, dass diese Werke dort waren. Also auch an dieser Stelle bewegt sich im Kreise der Sammler, verantwortlicher Sammler, eine ganze Menge. Man kann immer so schlecht in die Vergangenheit hinein spekulieren, aber ich glaube, vor 15 Jahren wäre das noch nicht so gewesen, wie wir es jetzt erleben. Herr Minister Rhein, Sie haben gerade den Begriff Restitution verwandt und dann kurz in einem Nebensatz darüber nachgedacht, was heißt der eigentlich, was ich jetzt gerne aufnehmen möchte, Wiederherstellung. Die Erben Mosse beteiligen sich an einem wissenschaftlichen Projekt an der Freien Universität Berlin, das dort angesiedelt ist am Lehrstuhl für Kunstgeschichte bei Professor Krüger und maßgeblich geleitet wird von seiner Mitarbeiterin Dr. Hoffmann. Dem haben wir den schönen Namen MARI gegeben, M-A-R-I, Mosse Art Restitution Initiative. Deswegen, weil das Projekt der Mosse-Erben selber MARC heißt, das nicht besonders hübsch anhört in deutschen Ohren, aber so heißt es einfach, Mosse Art Restitution Project. Research Initiative ist der Versuch, und jetzt kommt Restitution ins Spiel, die Sammlung Rudolf Mosse digital zu rekonstruieren. Das heißt, nicht nur einzelne Werke, Gemäldewerke zu finden und sie zu restituieren und dann weiter damit umzugehen, in welcher Form auch immer, sondern diese Sammlung digital zu rekonstruieren, die in ihrer Form prototypisch steht für das bedeutende patrizisch-jüdische Mäzenatentum des späten 19. Jahrhunderts. Das ist etwas, was in Berlin sehr augenfällig ist, aber Rudolf Mosse ja nicht der einzige. Die schönste Berlinerin, die es gibt, ist die Nofretete, die hat James Simon, der heutigen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dem damaligen Kaiser-Wilhelm-Museum, gestiftet. Simon ist ein anderer dieser Namen, es gibt noch einige mehr. Die Rekonstruktion der Sammlung Mosse ist eine enorme Aufgabe, denn sie ist gewaltig. Je nachdem, wie man zählt, sprechen wir über um 1200 Werke, Ölgemälde, Zeichnungen, Plastiken. Wenn wir den großen Teil der Artefakte, der Kunstgeschichte, der kunsthandwerklichen Stücke hinzunehmen, also von Gobelins angefangen über Möbel, über Asiatika, über die Nikonsen, die zählen wir 1200 mit, Porzellane, Silber, reden wir über etwas über 4000, wie man übrigens Provenienzforschung nach Silber betreibt, das ist mir immer noch ein Rätsel, das ist aber ein Sonderthema. Was geplant ist, ist auf einer digitalen Plattform, die der Öffentlichkeit zugänglich ist, diese Sammlung zu rekonstruieren, das bedeutet, die Werke zu identifizieren, was nicht einfach ist, denn von dem größten Teil gibt es ja keine Fotografien. Es gibt nur sehr dürre Beschreibungen, schriftliche Beschreibungen in den verschiedenen Katalogen, die bekannt sind. sie also zu identifizieren, sie zu lokalisieren, wo sie sich heute befinden, und sie auf dieser digitalen Plattform dort wieder findbar einzustellen, wo sie historisch einmal im Mossepalais gehangen haben. Denn die Überlieferung aus dem Mossepalais, die Architekturzeichnungen mit der Beschreibung der einzelnen Säle, auch mit Fotos, lässt nicht für alle, aber für relativ viele Werke es zu sagen, wo hingen die eigentlich, in welchem Umfeld, wie war auch die Zuordnung, etwa dieses Bildes von Fritz von Uhde zu seiner Umgebung und die Frage, warum hat Mosse oder sein Kurator das im eigentlichen den Liebermann gehängt und nicht eben den. Das ist das, was Mavi unternehmen soll. Mavi wird finanziert von der Deutschen Zentralstelle für Kulturgutverluste, von den Mosse-Erben und im Prinzip durch das Personal und die Sachbeiträge von der Freien Universität Berlin und ist ein höchst spannendes Projekt, in das auch Studenten eingebunden werden, Bachelor- und Masterarbeiten werden erstellt, in dem Provenienzforschung dort geleistet wird und bereits nach wenigen Monaten gibt es wirklich sehr ermutigende Ergebnisse. Das ist wirklich neu in dieser Form einer Zusammenarbeit, haben wir das in Deutschland bisher noch nicht gehabt und ich kann Sie alle nur einladen, es wird noch 2-3 Monate dauern, aber wenn die Seite dann erstmalig öffentlich geschaltet wird, dann wird man über die nächsten 3-4 Jahre hoffentlich, so stelle ich mir das leidenhaft vor, sehen, wie hier und da an der digitalen Wand des ehemaligen Mosse-Palais Werke wieder erscheinen. Das ist ein großes Projekt und es ist Restitution, Wiederherstellung mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts, in dem Sinne, den Sie gerade verwandt haben, und es ist Frau Scholz auch im Sinne Ihres Beitrages eine besondere Form von einem Mahnmal, das da entsteht, weil es an einen bedeutenden liberalen jüdischen Verleger, seine große Sammlung, sein Mäzenatentum und die Bedeutung, die er in seiner Zeit nicht nur für die Kunstwelt, sondern auch politisch hatte, erinnert und dass man hier in Wiesbaden dazu auch beiträgt, dafür bedanken. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken, dass wir teilhaben konnten an dieser Pressekonferenz im Museum Wiesbaden Ende September bzw. am 8. September 2017 und Ihnen noch einmal die Vortragenden, die ja der Reihe nach an das Podium traten, nennen. Und zwar waren das der Kustos der Sammlung Alter Meister des Museums Wiesbaden, Dr. Peter Forster, der hessische Minister für Wissenschaft und Kunst, Boris Rhein, Dr. Stefanie Tasch, Dezernentin der Kulturstiftung der Länder, Eva Claudia Scholz, Geschäftsführerin der Hessischen Kulturstiftung, Miriam Olivia Merz von der Zentralstelle für Provenienzforschung in Hessen und Dr. Jan Hegemann, Vertreter der Erbengemeinschaft nach Rudolf Mosse. Alle hatten sehr interessante Aspekte, die dieser Provenienzforschung und der Restitution zu sagen, zu nennen. Und wir bedanken uns, wie gesagt, sehr für diese Einbeziehung unserer Sendung in diese Konferenz. Dieses Werk, Gang nach Bethlehem von Max von Uhde, ist nach wie vor im Museum Wiesbaden zu sehen, in der Gemäldesammlung des 19. Jahrhunderts. Und mehr zu der Sammlung können Sie auf www.museum-wiesbaden.de sehen und hören und lesen. Ein Ende dieser immer breiter gefächerten Forschung im Bereich enteigneter Kulturgüter ist nicht in Sicht und wie Sie hörten, beschreibt Dr. Hegemann die mit den digitalen Mitteln des 21. Jahrhunderts nun mögliche Wiederherstellung einer gesamten virtuellen Restitution, nicht nur der Sammlung eben, sondern auch deren Standhang sozusagen innerhalb der Mosse-Wohnung des Mosse-Palais. Dies kommt der